Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Huxilla im Jahr 2011, zu Folge 28 von Huxilla. Und wir beide, nämlich Alexa. Hallo alle zusammen. Müssen wir jetzt eigentlich neu anfangen mit unserer Erzählung oder machen wir einfach weiter? Nein, wir zählen natürlich immer weiter. Und euch, Alexander, wünschen euch natürlich zunächst erstmal ein frohes und gesundes und auch erfolgreiches neues Jahr. Ja, genau. Ja, wisst ja sicherlich, dass heute, am heutigen Sonntag, zwei Folgen von Huxilla erscheinen werden. Neben der deutschen Folge, die wir gerade aufnehmen, werden wir auch eine englischsprachige Folge aufnehmen, die aber in großen Teilen den gleichen Inhalt hat. Insofern müssen unsere deutschen Fans sich das nicht unbedingt doppelt anhören, aber wir hoffen, dass wir demnächst noch einige englischsprachige Fans zur Huxilla-Gemeinde hinzuholen können. Ob das immer gleich geschaltet wird, Deutsch und Englisch vom Thema her, das wissen wir noch gar nicht. Das müssen wir mal schauen, wie das alles so läuft. Genau. Aber heute für den Einstieg haben wir das mal so gemacht. Genau. Natürlich wird es dann auch eine eigene englischsprachige Internetseite geben und ein eigenes englischsprachiges Forum. Wer Lust hat, kann sich natürlich auch da registrieren und hat dann sozusagen zwei Foren zur Verfügung. Aber ansonsten bleibt alles wie gehabt und wir werden natürlich nach wie vor unsere deutschen Fans hoffentlich nicht vernachlässigen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die vielen E-Mails, für die Kontakte, die wir über die Weihnachtstage, über den Jahreswechsel hatten. Und auch herzlich willkommen an all diejenigen im Forum, die sich neu registriert haben. Genau. Und gleich vorab, die heutige Folge wird ja quasi bestimmt durch eine unserer neuen Foren-Nutzerinnen, nämlich durch die Vreni, die also gleich mit einer interessanten Geschichte dafür gesorgt hat, dass wir ein Thema der Woche haben und mit der Frage, ob Kühe denn explodieren können, auch gleich sozusagen die Story der Woche bestimmt hat. Das waren zwei spannende Themen, wo wir gesagt haben, da recherchieren wir doch mal nach. Und Alexa, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der Story der Woche und du sagst mal gleich, was es mit den explodierenden Kühen auf sich hat. Genau. Die Story der Woche. Vreni hat uns im Forum geschrieben, dass sie von ihrer Grundschullehrerin, als sie klein war, erfahren hat, dass Kühe, wenn sie zu viele unreife Äpfel fressen, sich so aufblähen können, dass sie tatsächlich drohen zu explodieren sozusagen. Und diese Lehrerin hätte wohl beobachtet, wie ein Bauer einmal einer Kuh sozusagen in den Bauch gestochen hat und das Gas freigelassen hat sozusagen, bevor diese nämlich platzen konnte. Und das hat Vreni dann so beeindruckt, dass sie sich einen ganzen Sommer lang von Kühen ferngehalten hat und vor Kühen Angst hatte, weil sie dachte, die könnten unter Umständen sogar explodieren. Und da Vreni auf dem Land lebt, war das gar nicht so einfach, sich von Kühen fernzuhalten, aber die Angst war wohl zu groß und sie hat es trotzdem getan. Aber stimmt das auch? Können Kühe wirklich explodieren? Tja, der Frage werden wir mal nachgehen und in der Auflösung euch erzählen, ob das wahr ist oder nicht. Tja, und vor allen Dingen können wir dann natürlich am Ende der Sendung vielleicht Vreni ein Kindheitstrauma, was bis heute angedauert hat, nehmen. Nachträglich. Oder aber wir alle werden demnächst an Weiden anders vorbeigehen, als wir das bisher gewohnt waren. Wir warten es mal ab. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema der Woche heute. Ein Thema, was weder Alexa noch mir im Begriff war. Das hat auch die Vreni angestoßen. Ja, und wir fanden das dann doch sehr interessant letztendlich. Ja. Wir haben gesagt, das ist eine Geschichte, die müssen wir unbedingt mal für Huxilla behandeln. Und das beste Beispiel dafür, dass, obwohl wir so wirken, wir nicht wirklich allwissend sind und auch nicht alle Hoaxes auf der Welt kennen oder mysteriösen Geschichten. Und also wenn ihr Geschichten habt, schickt die uns immer, damit wir daraus im Zweifelsfall eine Sendung machen können. Aber lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir erstmal zum Thema der Woche. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, das Thema der Woche lautet heute Oak Island oder um präziser zu sein noch The Money Pit of Oak Island und ihr seid jetzt nicht in der englischsprachigen Version gelandet. Man müsste es tatsächlich das Geldloch von Oak Island eigentlich übersetzen. Das ist die Geschichte. Einige von euch haben vielleicht im Forum sich das ja schon mal angeschaut, was Vreni da gepostet hat, ein Artikel von Freenet. Und Freenet ist ja bekannt als eines der größten wissenschaftlichen Internetportale, die es so gibt, weltweit. Und am Anfang haben wir auch gesagt, naja, das ist irgendein Blödsinn, den Freenet-Reporter sich im Winterloch irgendwie ausgedacht hat. Na, Alexa, das war so unser erster Gedanke. Also, ja, und dann haben wir eine Dokumentation gesehen und da dachte ich dann, das ist aber durchaus merkwürdig, wenn das alles so stimmt, ist das eine interessante Geschichte. Genau, wir haben dann nochmal weiter nachgeforscht und in der Tat ist Oak Island eine zumindest sage, die Amerikaner sprechen da eher von einer Legende, Legend, die sehr bekannt ist, allerdings eher so im angloamerikanischen Raum und weniger bei uns hier in Deutschland. Und das macht es ja umso interessanter, damit wir wahrscheinlich jetzt mal eine Geschichte machen, die euch nicht so bekannt ist. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen mal einfach an mit der grundlegenden Geschichte. Was ist eigentlich The Money Pit of Oak Island? Ja, also die Geschichte von Oak Island, einer kleinen Insel vor der Küste von Nova Scotia, Kanada, beginnt 1795, als ein junger Mann namens Daniel McInnes auf der Insel ja eine Vertiefung im Boden entdeckt, in der Nähe eines sehr signifikanten Baumes, und an diesem Baum auch noch die Reste eines Flaschenzugs hängen. Er fängt dann an zu graben und holt sich auch noch Freunde dazu und fängt an, mit diesen Freunden eine Grube auszuheben und stößt dann irgendwann auf eine Schicht von Holz, nachdem er erstmal eine Schicht von so Pflastersteinen oder so flachen Steinen weggeräumt hat, auf eine Schicht von Holzbalken. Die Freunde kommen bis zu einer Tiefe von ungefähr 9 Metern oder knapp 10. Und entschließen sich dann, weil sie nichts gefunden haben, obwohl sie die große Hoffnung hatten, dass sich ein Piratenschatz in dieser Grube verbirgt, entschließen sich erstmal aufzuhören, weil das Ganze etwas vergeblich scheint. Zu viel harte Arbeit für zu wenig Outcome sozusagen. Es existiert also der Anfang einer Grube mit ein paar Holzplanken drin sozusagen. Genau, das Besondere war also eben, wie du schon gerade sagtest, dass nicht nur sie Holzbalken gefunden haben, sondern immer im 3-Meter-Abstand eine Lage Holz, ja Baumstämme müsste man quasi sagen, immer zwischengelagert waren, und dann kam wieder 3 Meter Erde und dann kam wieder so eine Lage Baumstämme, und bis auf 9 Meter haben sie es eben geschafft, dreimal diese Holz- oder Baumstämme auch rausgeräumt aus dem Loch und dann eben aufgegeben. Und das musste natürlich was sein, wenn, also das schafft die Natur ja nicht alleine, so ein Loch. Ja. Und sie haben es dann Und was auch noch ganz wichtig ist, sie hatten natürlich, so geht die Legende, wie wir sie heute kennen, sofort gemerkt, dass dieses Loch also gar nicht natürlichen Ursprungs sein kann, sondern sie haben dann an den Wänden dieser Grube so etwas wie so Hackspuren entdeckt, auf jeden Fall Spuren menschlicher Bearbeitung, und haben dann natürlich gesagt, nee, um Gottes Willen, da hat schon mal einer gegraben, auf jeden Fall. Genau, und Oak Island war damals, ist im Prinzip heute auch noch, eine unbewohnte Insel, die sich natürlich anbot, dort etwas zu verstecken. Ja, Alexa, vielleicht mache ich mal ganz kurz weiter, wie die Geschichte weitergeht. Also es war dann so, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Mann namens Simon Linz aus der Stadt Onslow die Onslow Company gegründet hat. Und das war also eine Schatzsuchervereinigung. Da hat er sich mit mehreren Leuten zusammengetan, Gelder aufgetrieben, um letztendlich nach diesem Schatz zu suchen. Und sie fanden eben genau wie die beiden Jungs immer im Abstand von 3 Metern, 10 Fuß, diese Eichenplattformen aus Eichenbaumstämmen letztendlich. Es wurde in dem Loch auch Kokosnussfasern gefunden, was relativ beeindruckend war, denn die Insel, wie du... Genau, ein bisschen weit weg von Bermuda, wo also so die nächste, das nächste Vorkommen von Kokospalmen überhaupt sein könnte. Ich glaube 865 Seemeilen oder so. Ja, also ein ganzes Stück. Auf jeden Fall ganz schön weit weg. Genau. Und in der Tiefe von circa 90 Fuß, also bei knapp 30 Meter ungefähr, fanden sie einen flachen Stein, auf den eine Inschrift eingemeißelt war, die sie aber nicht entziffern konnten. Aber diesen Stein haben sie dann zunächst erstmal geborgen. Und danach sind sie auf etwas Hartes gestoßen. Also die haben dann immer mit einer Crowbar, sagt man im Englischen, wir haben Stemmeisen parallel vorbereitet, genau, immer reingestochen in den Boden und haben dann eben festgestellt, dass da jetzt Widerstand kam und dass es sich da wohl offensichtlich um eine Holzkiste handelt. Und dann haben sie gesagt, machen wir für heute mal Feierabend und machen morgen weiter. Das hätten sie vielleicht nicht tun sollen, denn am nächsten Morgen waren also 60 Fuß Salzwasser wieder drin in diesem Loch. Also gut 20 Meter Wasser standen in diesem Money Pit drin. Und sie haben dann versucht, das Wasser abzuschöpfen mit Eimern, was aber nicht ging. Völlig vergeblich, logischerweise. Genau, das Wasser kam genauso schnell nach, wie sie es geschöpft haben. Sie haben dann noch einmal versucht, haben dann zunächst die Suche aufgegeben, haben dann im nächsten Jahr nochmal versucht, einen parallelen paralleles Loch, einen parallelen Grube zu graben. Und aber auch diese ist voll Wasser gelaufen und hatte dann im Prinzip das gleiche Schicksal wie das erste Loch. Und damit war dann auch das Geld der Onslow Company aufgebraucht und sie waren pleite und mussten dann ja leider die Arbeiten einstellen und konnten eben nicht weiter mehr nach dem Schatz suchen. Und das ist natürlich äußerst ärgerlich, weil sie, wie gesagt, an dem Tag mit dem Stemmeisen quasi schon die Kiste gespürt haben. Also was danach folgt, ist eine Geschichte voller Widrigkeiten und ja, Geldverlust und Zusammenbrüchen. Es gab dann mehrere andere Gesellschaften, die versucht haben, da wieder durch Parallelbohrungen oder Tunnel irgendwie an diese Original Money Pit sozusagen dran zu kommen. Da ist zum einen mal die Truro Company, die das als nächstes versucht hat. Die haben tatsächlich ein bisschen weiter gegraben und haben dann neben Holz auch ein paar goldene Kettenglieder gefunden und haben da natürlich gedacht, oh fein, jetzt sind wir schon ganz in der Nähe des Schatzes, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen weitermachen und das ist schon der erste Hinweis. Aber auch dann ist wieder der Schacht vollgelaufen und 1850 haben sie dann die Arbeiten eingestellt und wahrscheinlich war auch das Geld wieder sozusagen aufgebraucht. Und es gab dann noch andere Operationen von 1858 bis 62. Und da gab es dann den ersten Unfall eines Arbeiters. Da ist nämlich ein Boiler geplatzt bei den Arbeiten, vermutlich als sie versucht haben, das Wasser abzupumpen. Mhm. Und der arme Arbeiter ist dabei verbrannt und zu Tode gekommen. Genau. Tja, als nächstes kam dann die Oak Island Association. Und die haben versucht, einen Tunnel, der die Grube anscheinend immer wieder mit Wasser füllte, sozusagen ja zu stoppen oder zu verstopfen, sodass das Wasser nicht mehr nachkommen konnte. Sie hatten dann das Pech, dass während ihrer Operation die Grube völlig zusammengebrochen ist. Hinterher hat man dann gesagt, das war eine Falle, um den Schatz zu schützen. Das heißt also, der Schatz ist sozusagen tiefer eingebrochen, wieder außer Reichweite, abgesunken und das Ganze war von einer elaborierten Hand genauso angelegt worden, damit niemand den Schatz bergen kann. Genau. Die nächste Gruppe von Menschen, die sich damit beschäftigt hat, war dann die Oak Island Treasure Company und die haben dann interessanterweise einen weiteren Tunnel. Ihr merkt schon, also diese ganze Insel nimmt so langsam die Struktur eines Schweizer Käses an. Einen sogenannten Piratentunnel gefunden, der von Smith Cove, also aus dem bisschen weiter nördlich, zum Money Pit läuft, also ein Tunnel. Und da wurde also dann sozusagen auch wieder Seewasser reingeführt in dieses Loch. Und auch da haben sie versucht, dass diesen Tunnel zu schließen, was mehr oder weniger gelang. Und die Oak Island Treasure Company fand dann 1897 ein Stück eines Pergamentes, auf dem die Buchstaben R-I oder auch V-I oder R oder V zu lesen waren, was das sein könnte. Das muss doch was bedeuten. Genau, das werden wir nachher nochmal aufschlüsseln. Und auch im Rahmen dieser Arbeiten gab es also ein Unglück. Ein Arbeiter wurde von einer der Plattformen, von einem Seil irgendwie runtergerissen und in den Tod und stürzte in den Tod, weil also bei einem der Flaschenzüge sich ein Seil gelöst hat und das riss ihn dann mit runter in die Grube. Was uns dann jetzt in das 20. Jahrhundert bringt. Und das, was im 19. Jahrhundert schon wunderbar angefangen wurde, das ging natürlich auch im 20. Jahrhundert weiter. Also immer im Abstand von einigen Jahren hat es wieder die Versuche gegeben, den Schatz zu bergen, wobei es natürlich auch immer schwieriger wurde über die Zeit, den ersten Schacht überhaupt auszumachen. Es gab dann irgendwann so viele parallele Schächte, Tunnels oder Gott weiß was, Gruben und so weiter, dass man das gar nicht mehr gut feststellen konnte. Und von Erfolg gekrönt war eigentlich keine dieser Arbeiten. Und ich glaube, die Insel ist heute in Privatbesitz. Genau. Ich glaube, das sind zwei Eigner, die sich da irgendwie Land teilen. Also einer ist auf jeden Fall ein gewisser Dan Blankenship, der da auch heute noch irgendwie Bohrungen anstellt. Und ich meine, der gehört ja zu der Triton Alliance. Ich glaube, das ist der, ja. Und der verteidigt natürlich sein Land auch ganz gut. Und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, mit dem ins Gespräch zu kommen. Wenn man da so als sozusagen Forscher mal irgendwie selber die Insel betreten will, ist das gar nicht mehr so einfach. Genau, und sie haben zwischendurch wurden, glaube ich, auch mal Touristen auf die Insel geführt. Lange Rede, kurzer Sinn. Also man hat ständig Nachforschung angestellt und glaubte den Schatz immer gerade in Reichweite, aber bis heute hat da keiner wirklich irgendwas gefunden. Genau, und im 20. Jahrhundert war es dann natürlich so, dass auch durchaus dann nochmal größere Tätigkeiten stattfanden. Also zum einen wurde die Insel mit dem Festland durch einen Damm verbunden, mit dem man dann eben auch schweres Gerät auf die Insel bringen konnte, um dort weiter Bohrungen anzustellen und Grabungen anzustellen. Es ist dann nochmal mit einem Bagger ein riesiges Loch ausgehoben worden, sodass heutzutage, das werden wir gleich nochmal sagen, dass die normale Ausgrabung gar nicht mehr erkennbar ist, weil es ein riesiges Loch einfach nur noch an der Stelle gibt. Und das hat die ganze Topografie der Insel auch komplett verändert. Also da sieht nichts mehr so aus, wie es denn, wenn überhaupt, 1795 auf dem anderen geblieben ausgehen hat. Genau. Und ein ganz entscheidendes Ereignis war dann nochmal 1971. Da hat dann eben eine Gesellschaft mit einem Bohraufsatz dann gebohrt auf eine Tiefe von 235 Fuß, ungefähr 72 Meter, und sind dann durchgestoßen und landen in einer Höhle gelandet. Da war dann plötzlich also kein Widerstand mehr. Sie haben dann eine Kamera hinabgelassen, um zu schauen, auf was sich dort befindet. Und diese Kamera soll Bilder geliefert haben einer Truhe, die da zu sehen war. Ein Schädel sollte unter Umständen zu erkennen gewesen sein, ein menschlicher, und auch eine Hand, die so in der Nähe der Truhe gelegen hat. Leider ist das, was wir in der Dokumentation gesehen haben, dann hat man da nicht wirklich viel gesehen. Das ist genau der Punkt. Also das ist natürlich, war sehr stark interpretiert, die Bilder. Wir können diese Dokumentation, die ist, glaube ich, von YouTube auch gewesen, nochmal verlinken, dass man sich das auch nochmal anschauen kann. Machen wir dann. Und das ist also all das, was dort passiert ist. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was man auch noch gefunden hat, fällt mir an der Stelle gerade noch ein, ist, dass man also auch immer wieder auf der Insel an verschiedenen Stellen Symbole von Freimaurern gefunden hat auf der Insel. Und es gibt vier große Findlinge auf der Insel, die so angeordnet sind, dass man, wenn man das dann erkennen möchte, erkennen kann, dass diese ein Kreuz bilden, und dieses Kreuz trifft sich also da, also die beiden Achsen dieses Kreuzes treffen sich dort, wo das Money Pit war. Und wie war das noch gleich bei den Piraten, das X markiert die Stelle? Ja, genau, in dem Fall ist es aber eher so ein längliches Kreuz gewesen. Und was es noch gab, war eben ein aus Steinen zusammengesetztes Dreieck so im Süden der Insel, das also auch nochmal zum Money Pit deuten sollte. Also ist die Frage, ob ein Pirat so viele Hinweise setzen wollte tatsächlich, um darauf hinzuweisen, da habe ich was vergraben oder ja, wer, ob es Piraten sind. Genau, ja, man weiß ja gar nicht, ob es Piraten sind, aber das schießt einen ja so durch den Kopf. Was ganz spannend ist, sind noch zwei Sagen, die will ich gerade mal einschieben, die haben wir sogar noch gar nicht vorbesprochen gehabt, Alex, aber die fand ich beide auch wunderbar. Nämlich, es sind während der Arbeiten dann im 20. Jahrhundert nochmal vier Menschen gestorben, eine Familie quasi, ein Vater mit seinen Söhnen bei den Ausgrabungen, was ganz tragisch war, so ein, ich meine, das waren irgendwie so Motorschausteller, irgendwie Motorradschausteller, die irgendwie in irgendwelchen Käfigen mit Motorrädern rumgefahren sind, und die haben dann ihr Geld genommen und da den Schatz gesucht. Und da ist eben, glaube ich, bis auf die Mutter die gesamte Familie auch gestorben, sodass also im Moment die Suche nach Schatz sechs Menschenleben gefordert hat. Und es gibt also eine Sage, die besagt, wenn sieben Leben geopfert worden sind, wird man den Schatz finden. Also könnte man unter Umständen Freiwillige vor bald finden, genau. Oder aber das zweite ist, erst wenn die letzte Eiche auf Oak Island, also Last Oak, nicht mehr auf der Insel steht, dann würde man den Schatz finden. Und so wird es, das war in der Fernsehdoku gesagt, es befindet sich zurzeit noch eine Eiche auf der Insel. Aber ob das stimmt, die wahrscheinlich unter Naturschutz steht. Ja, wahrscheinlich. Also da will ich mich jetzt auch gar nicht weiter zu äußern, aber das fand ich auch nochmal ganz süß, diese beiden Geschichten. Ja, jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was ist da überhaupt dran? Was ist dran, und vor allen Dingen, was könnte denn da verborgen sein? Auch darüber gibt es ja die verschiedensten Hypothesen, was da jetzt also, eigentlich vergraben worden ist. Was man vielleicht noch vorschieben sollte, ist, während dieser ganzen Zeit, also von spätestens zu Beginn des 19. Jahrhunderts bis heute sozusagen, haben eigentlich immer nur private Investoren, Laien und Schatzsucher da gegraben. Also es war nicht einmal irgendwie ein Archäologe da unterwegs oder ein Geologe oder wie auch immer, der das Ganze vernünftig aufgearbeitet hätte. Also diejenigen, die das wirklich heute detailliert aufarbeiten, die machen das eigentlich eher über Archive und die schriftlichen Dokumente, die zur Verfügung stehen, die jetzt inzwischen in diversen Museen und Bibliotheken gelagert werden. Ja, genau. Also dass da mal wirklich konsequent Ausgrabungen gemacht worden wären, kann man eigentlich nicht sagen, zumal es ja auch gar nicht mehr rekonstruierbar ist, wo man da genau graben müsste. Genau, also sie haben ja in den 60er Jahren einfach da mit einem großen Bagger da einfach mal ein Loch gebuddelt. Ja. Und da kann auch jetzt, glaube ich, kein Archäologe mehr feststellen, was da mal ursprünglich gewesen ist. Aber ja, was soll da vergraben sein? Das ist ja die spannende Frage, wonach suchen die eigentlich alle? Das ist ja ganz entscheidend. Und beginnen wir vielleicht mal einmal mit diesem Stein, den ich vorhin beschrieben habe, mit dieser kodierten Schriftzeichen, die da drauf waren. Das ist also übersetzt worden angeblich mit dem englischen Satz 40 feet below, 2 million pounds lie buried. Also 40 Fuß tiefer sollen 2 Millionen Pfund vergraben liegen. Da würde man ja erstmal überlegen, wann das britische Pfund in der Form eingeführt worden ist. Da müsste ich jetzt selber mal nachgucken. Genau. Also wenn da schon einer Pfund schreibt, dann muss man ja auch gucken, dass man in die entsprechende Zeit zurückgeht. Genau, das könnt ihr ja mal machen im Forum und könnt das dann mal drunter posten, wer da Zeit und Lust zu hat. Was natürlich eine ganz große Hypothese natürlich war, ist, was dort vergraben sein könnte, Piratenschätze. Und da werden gleich zwei Piraten genannt. Einmal Sir Francis Drake soll also da seinen Schatz vergraben haben. Oder auch der Pirat William Kidd. Das war auch so Mitte des 19. Jahrhunderts, so 1840 rum, auch so ein großer Hype nach Piratenschätzen zu suchen. Das war eine große Mode. Und jeder hatte da die Idee, zum Teil mit Wünschelruten durch die Gegend zu laufen und Schätze zu suchen. Und da passt natürlich dieses Loch auf Oak Island eigentlich sehr gut dazu. Und was könnte es noch gewesen sein? Hat dem nicht genug. Also man hat da den Heiligen Gral vermutet oder den sagenumwogenen Schatz der Tempelritter, zu denen ja auch unter Umständen der Heilige Gral gehört. Genau. Dann die Bundeslade sollte dort vergraben sein. Da hätte man Indiana Jones nachgucken sollen. Dann. Genau. Was sollte dann noch vergraben sein? Also der Heilige Gral, den hatten wir, die Bundeslade hatten wir. Wir hatten noch gelesen, dass es da einen Schatz, das ist ja schon fast realistischer, aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg geben sollte. Genau, der Schatz von Louisburg, im Unabhängigkeitskrieg 1750 mussten die französische Armee der Festung Louisburg aufgeben und haben dort ihre Kriegskasse genommen und weggebracht. Und eine der Theorien ist, dass eben die französischen Soldaten diese elaborierte Grube angelegt haben sollen. Mit Tunneln und so weiter und Fallen. Damit die Engländer da nicht rankamen. Es gibt natürlich darüber hinaus noch andere Geschichten, also das Gold der Inkas und Azteken soll dort vergraben gewesen sein. Unter Umständen haben die Wikinger schon ihre Raubzugschätze dort vergraben, die ja viel früher als alle anderen Europäer schon Amerika entdeckt haben sollen und wahrscheinlich auch das getan haben. Auch das ist eine Story. Und dann natürlich Jetzt bei den materiellen Geschichten, jetzt kommen wir zu den kulturellen Schätzen. Genau. Dass nämlich die Werke der nicht ganz unumstrittenen Figur William Shakespeare dort vergraben worden sein sollen. Wir hatten ja eingangs mal erwähnt, dass man ein Pergamentfragment gefunden hat, auf dem zwei Buchstaben zu erkennen sind, nämlich entweder VI oder RI. Und es hat dann hinterher die Überlegung erstens gegeben, das ist ja auch immer wieder postuliert worden, dass denn hinter den Werken von William Shakespeare eigentlich Sir Francis Bacon steht. Und zweitens, dass Bacon eben seine Werke auf Oak Island versteckt hat. Man hat das geschlossen, vor allen Dingen aus dem V, das auf diesem Pergament zu erkennen ist. Und vielleicht kannst du noch mal eben sagen, woran das liegt, wie man da drauf gekommen ist. Klar, also es war so, man hat dann geglaubt oder vermutet, dass das V für Verulanium steht. Und da muss man jetzt den Bezug herstellen, dass Sir Francis Bacon den Titel Baron von Verulam erhalten hat. Und man vermutet also deshalb, dass diese Werke von William Shakespeare, man hat ja kaum Originaldokumente gefunden von ihm, dorthin geschafft worden sind und dass dort Sir Francis Bacon eben das Gesamtwerk versteckt hat. Und ja, weil er Baron von Verulam war und dann das V auf diesem Pergament war, hat man dann den Schluss Völlig klar. gezogen. Also ich meine, was sollte V auch sonst heißen? Ich meine, da gibt es ja nicht viele Da gibt es kaum Möglichkeiten, andere Worte, die oder? darauf passen. Ja, wie ihr gerade so ein Ja. bisschen merkt, verlässt Alexa und mich der Ernst an dieser Stelle so ein bisschen. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, als Skeptiker, die wir ja nun auch sind, was ist denn jetzt daran überhaupt dran an der Geschichte? Also, gut, da wurde gegraben. Also all die Fakten, die wir euch erzählt haben, stimmen Stimmt zunächst mal im soweit, Großen und ja. Ganzen. Allerdings, Alexa, vielleicht beginnst du schon mal damit, was wir so über das Jahr 1795 Ja, erzählt haben. ja. Also alles beginnt ja nun wirklich mit dieser sagenhaften Entdeckung von McGuinness und seinen Freunden im Jahre 1795. Und alle anderen Theorien und Wünsche, Hoffnungen und so weiter und Grabungen letzten Endes ja auch beruhen eben auf dem Wahrheitsgehalt genau dieser Geschichte. Dass nämlich da eine Absenkung im Boden war, darüber ein Baum mit einem Flaschenzug und dass das darauf hindeutet, dass da ein sagenumwobener Piratenschatz vergraben ist. Jetzt muss man sich aber vor Augen führen, dass diese Geschichte, wie wir sie heute kennen, sich über die Jahre so verändert hat, dass sie im Prinzip gar nichts mehr mit den Zeitungsartikeln, in denen man das eventuell nachlesen kann, zu tun haben. Es hat Nachforschungen gegeben, die besagen, wir müssen überhaupt mal alles, was wir aus den Archiven uns zusammensuchen können, analysieren und zusammenführen. Und das hat ein gewisser Richard Jolles getan und hat eine eigene Internetseite sozusagen ins Leben gerufen und da wirklich jedes bisschen Fragment und Dokument, was er kriegen konnte, untersucht. Und er hat als allererstes mal festgestellt, dass in den Belegen, die bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurückgehen und nicht früher, nur ein ganz kurzer Anklang an diese ja, Erstausgrabung zu finden ist. Da ist einfach nur die Rede davon, dass da eine Grube im Boden war, beziehungsweise eine Absenkung, und dass dann da jemand gegraben hat und da ein paar Holzstücke drin gefunden hat. Mehr ist da erstmal gar nicht zu finden. Genau. Und wenn man sich das vor Augen führt und dann diesen ganzen Hype, der hinterher entstanden ist, sieht, dann merkt man schon, dass da sozusagen jede Generation von Ausgräbern da eigenes hinzugedichtet hat und natürlich auch irgendwie die eigenen Bemühungen rechtfertigen musste. Genau. Also, wie du schon richtig sagst, es waren Holzstücke in diesem ersten Bericht drin, aber es war eben nicht drin, dass es sich dort um Eichenstämme handelt. Also, das fehlte Die schon. auch vielleicht noch so angeordnet sind, als hätten Menschen da irgendeine Plattform eingezogen. Genau, das fehlte also schon mal in dem ersten Bericht. Und es gab zum einen eine Strömung, nach Piratenschätzen zu suchen, das war das eine. Und das andere war der kalifornische Gold Rush. Und die Suche nach Schätzen generell, das war damals ein Riesen. Hype, und das hat, glaube ich, zum Stück weit auch dazu geführt, so sieht man das auch an den Unterlagen, an den dokumentierten Berichten, dass diese Berichte immer fantastischer wurden und immer mehr darauf abzielen, dass dort was ganz Fantastisches vergraben sein muss, an das man rankommen muss. Man muss das nur mit genug Mühe machen, dann schafft man das Genau. auch. Und ein weiterer wichtiger Aspekt eben ist, dass keine der Gegenstände, die gefunden worden sind, also sei es diese Goldkette, die Alexa erwähnt hat, also diese drei Glieder, noch diese Platte mit den eingeritzten Botschaften, all das existiert heute nicht. Niemand Genau. weiß, wo das verblieben ist, niemand weiß, ob es wirklich existiert hat. Und diese Steinplatte, die soll also bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch in Angeblich. Privatbesitz gewesen Existiert aber sein. nur in einer Abschrift und die ist auch etwas dubios. Genau, und man vermutet, kann da eher vermuten, dass selbst wenn es diese Holz- oder diese Steinplatte gegeben hat, dass das eher ein Hoax, eine Fälschung gewesen ist, diese Platte, Und und dort vielleicht nicht sogar im von der Original. ersten Company, die da systematisch gegraben hat, nämlich von der Onslow Company, die einfach was haben wollten, um ihre Bohrungen zu rechtfertigen und einfach irgendwie der Welt mitzuteilen, dass da mit Sicherheit was liegt und dass sie nur lange genug weitermachen müssen, um da was zu finden. Man weiß es halt heute nicht mehr. Das ist wirklich schwer, da Wahrheit und Fiktion auseinanderzuhalten. Genau. Und das Spannende, Alexa, das ist so eine Sache, die auch dir natürlich sofort als Volkskundin wieder aufgefallen ist, eben die Geschichte, dass der Schatz immer so einen Schritt außer der Reichweite Klassisch. Genau. geblieben ist. Also immer, wenn jemand dann wieder mit neuer Technologie, mit neuem Können, mit mehr Genau. Personal dahin gefahren Oder ist. morgen früh heben wir den Schatz und dann kommt er am nächsten Morgen dahin und dann ist alles für die Katz. Das spricht immer alles so ein bisschen dafür, dass es dann doch eher keine wahre Geschichte ist, sondern wirklich so eine Legendenbildung, die sich darum rankt, die dann letztendlich dafür sorgt, dass der Schatz trotzdem nie gefunden wird und man aber eigentlich immer nur einen Schritt ja, dahinter steht, aber man kommt nie dahin, wo man hin möchte. Und letztendlich lässt sich sagen, ja, wahrscheinlich hat es da nie einen Schatz gegeben. Und jetzt bleibt natürlich noch die Frage über, Was ist also es denn? was ist es denn? Irgendwas muss ja gewesen sein, was diese drei Jungs 1795 dazu veranlasst hat, da anzufangen zu buddeln. Und da gibt es natürlich einige Überlegungen heutzutage, obwohl man natürlich keine Chance mehr hat, irgendwie die Sache im Urzustand sich mal wieder anzuschauen. Aber es gibt ja so ein paar Sachen, wo man vermutet, was es sein könnte. Ja, also da muss man sich erstmal die Geografie dieser und die Topografie dieser Insel anschauen. Also diese Insel ist aus einem Gestein gemacht und das ist tatsächlich also unverkennbar, dass das Vorkommen von natürlichen Höhlen unter der Insel begünstigt. Das ist schon mal Punkt 1. Wir hatten ja eingangs erwähnt, dass bei 90 Fuß dann der Boden eingebrochen ist und sozusagen erstmal Wasser aus dem Meer immer nachgeströmt ist und dass da Tunnel existieren, also dass das Wasser immer nachläuft und dass das für eine Falle gehalten worden ist, ist vermutlich keine Falle, sondern ein natürliches Höhlen- und Tunnelsystem. Einfach dadurch, dass das vom Meerwasser, also vom Salzwasser immer ausgewaschen wurde, das Gestein, das ist prädestiniert dafür, dass da sowas vorkommt. Und dass im Prinzip die ganze Höhle, nicht nur wegen der Grabung, sondern vorher auch schon, mit unterirdischen Höhlen und Tunneln bestückt ist. Wenn man sich das einmal vor Augen führt, dann wird eine natürliche Erklärung dieser Grube, dieser ersten Grube sozusagen, immer wahrscheinlicher, zumal man auch ganz ähnliche Fälle in der Nähe gefunden hat, nämlich dass das ein Bereich ist, in dem einfach die Erde abgesackt ist. Im Englischen bezeichnet als Sinkhole. Ja, bei Dass uns. also sozusagen in regelmäßigen Abständen die Erde abgesackt ist, unter Umständen auch die umstehenden Bäume in diese Grube hineingefallen sind, dann das Erdreich die Grube wieder bedeckt hat, und dass das sozusagen immer wieder passiert ist, was dann auch ein regelmäßiges Vorkommen von Holz in der Grube bestätigen würde. Zu diesen Kokosfasern, die wir da eingangs erwähnt haben, lässt sich sagen, wenn natürlich ein solches Loch und die Insel an sich und der Strand durch Tunnel mit dem Meer verbunden sind, dann ist es auch gar nicht weiter verwunderlich, wenn durch die Strömung mal Kokosfasern von weiter her angetrieben werden, die sich dann eben durch das Tunnelsystem auch unter dem Sand, unter dem Strand oder auch in solchen Gruben wiederfinden. Genau, Tja. da wird auch behauptet, also durch Radiokarbonanalysen, die gemacht worden sein sollen an diesen Kokosfasern, dass sie ungefähr aus dem Jahr 1200 stammen, was natürlich Tja. deutlich vor aller Zeiten gewesen wäre. Dazu muss man allerdings sagen, dass die Radiokarbonanalyse relativ anfällig ist, wenn es darum geht, Gegenstände, die lange im Meerwasser sich befunden haben, zu Genau, verfälscht das analysieren. natürlich den Befund. Und nichtsdestoweniger, es können ja auch einfach uralte Fasern sein, die an die Insel herangeschwemmt worden sind. Und ja, letztendlich wird es wahrscheinlich ursprünglich mal eine Senkgrube, so würde man es vielleicht im Deutschen übersetzen, gewesen sein, auf die drei Jungs gestoßen sind. Und alles andere ist dann vielleicht die Gier der Menschen und ja, Legendenbildung, die dazu geführt haben, dass man heute noch über das Geldloch von Oak Island spricht. Tja, ist aber total langweilig, diese Erklärung. Die Legende ist viel interessanter, wie das leider Natürlich. oft so der Fall ist. Das haben wir schon öfter in unserer Sendung leider gehabt, dass dann am Ende die Erklärung nicht ganz so spannend war. Genau. Naja. So viel erstmal zur Oak Island Mystery. Wir werden insbesondere den Artikel von dem Richard Jolton nochmal, hoffentlich habe ich jetzt richtig benannt, verlinken im Forum. Jolts heißt er, nicht Jolton, sondern Genau. Jolts. Und das ist wirklich hochinteressant, und wenn man sich das durchliest, ist also nicht nur genau dezidiert aufgeschrieben, welche Quellen dann über diese Money Pit berichten, sondern hat auch nochmal so eine, ja, erzählwissenschaftliche Forschungssicht da drauf gelegt. Und das lässt sich sehr, sehr, sehr interessant lesen, ist leider in Englisch, aber hochinteressant und macht dann relativ deutlich in einer Länge, die wir hier in der Sendung nicht machen können, warum es sich offensichtlich nur um eine Legende handelt Und wir haben versucht, das jetzt hier zusammenzufassen. Ja, Alexander, würde ich jetzt einfach nochmal sagen, bevor wir dann aufhören für heute mit der ersten Sendung des Jahres, müssen wir natürlich noch erklären, können wir uns noch Kuwait nähern oder nicht? Die Auflösung. Kühe können nicht wirklich explodieren. Schade eigentlich. Aber, das ist schon sadistisch. Aber sie werden natürlich sterben, wenn sie zu viele unreife Äpfel fressen. Das ist leider tatsächlich so, denn im Pansen einer Kuh wird dann unter Umständen tatsächlich so viel Gas produziert, dass die Kuh sich aufbläht, beziehungsweise der Magen oder einer dieser Mägen sich so aufbläht. Und das kann dann eben im schlimmsten Fall zum Tode führen. Es gibt eine Methode, mit der man im höchsten Notfall das verhindern kann. Das würde bedeuten, dass ein Tierarzt ein Loch sozusagen in die Seite der Kuh piekst, um nämlich aus dem Pansen das Gas ausströmen zu lassen. Das würde dann etwas unterhalb der Hungergrube, glaube ich, geschehen. Das heißt also, ich glaube, unter der ersten Rippe oder wie auch immer, würde er mit einem speziellen Gerät eben so ein Loch stechen und dann das Gas ablassen, um der Kuh dann das Leben zu retten. Das ist also wirklich eine Maßnahme, die nicht ganz risikofrei ist und nur im höchsten Notfall anzuwenden ist, wie ich schon gesagt habe. Aber so ist es natürlich möglich, das zu verhindern. Ob dann der Magen tatsächlich reißen kann, wenn man das nicht macht, glaube ich nicht, aber die Kuh würde in jedem Fall sterben. Genau, also insofern hat die Grundschullehrerin vielleicht sowas mal beobachtet. Genau. Heutzutage sollte man das eigentlich nicht machen und durch die gut durchstrukturierte Ernährung von Rindern tritt das wahrscheinlich nicht mehr so häufig auf. Naja, wenn die auf einer Weide sind, wo Apfelbäume stehen, aber wahrscheinlich würde ein Bauer das wirklich verhindern können, irgendwie, dass das passiert. Also es gibt Fotos, die habe ich im Netz gefunden, von Kühen, die wirklich so eine Gasansammlung hatten. Das sieht dann schon beeindruckend aus, weil die wirklich aufgebläht sind und dann sich so eine Beule bildet an der Seite der Kuh. Also insofern ist das sozusagen aber eine Not-OP, die aber nur in äußersten Notfall gemacht wird. Es gibt auch so eine Sonde, die, glaube ich, durch die Nase oder durch das Maul eingeführt wird und da kann man dann auch das Gas entweichen lassen. Das sind also eher Methoden. Das ist wahrscheinlich die minimalinvasive Methode. Genau, oder? Die man eigentlich verwenden sollte. Also insofern könnt ihr weiter an Kuhweiden vorbeigehen. Die fliegen nicht in die Luft. Obwohl sie schon durchaus sich mächtig aufblähen können, sodass es ziemlich beängstigend aussieht. Ja. Ja, damit kommen wir zum Ende der ersten Ausgabe des neuen Jahres von Huxella und wir wissen, dass ihr alle ganz ungeduldig seid und darauf wartet, dass die Folge ans Netz kommt, deswegen will ich jetzt hier heute gar nicht so viel plauschen und möchte nur sagen, vielen Dank, dass ihr uns treu geblieben seid, dass ihr uns weiter downgeloadet habt und wer Spaß hat, kann sicher, nachdem er diese Folge auf Deutsch gehört hat, nochmal sich einen Spaß machen. Und die auf Englisch zu hören und all diejenigen, die Verwandte in Übersee haben, können jetzt ja sagen, Mensch, das, womit ich mich schon ganz lange beschäftige, hört euch doch mal jetzt auch an. Ihr könnt das jetzt auch auf Englisch hören und all diejenigen, die sowieso schon englischsprachig sind und uns hören, ihr wisst, wen ich meine, da könnt ihr euch jetzt mal richtig lustig darüber machen, wie das dann ist, wenn wir beide eine Sendung in Englisch machen. Ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute. Kommt gut über die Woche, lasst euch nicht zu sehr stressen, beruflich oder andersweitig und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxella.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auf iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten.